بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine edle Schwester im Islam, kenne deinen Wert und wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich nur das Beste möchte. Und hinter jedem Gebot steckt eine Weisheit. Und hinter jedem Verbot steckt eine Weisheit. So achte darauf, dass du das tust, was Allah tabaraka wa ta'ala von dir verlangt. Lass nicht zu, dass Shaitan dich vom wahren Weg abhält und du so wirst wie die Frauen, die von Allah tabaraka wa ta'ala verflucht werden. Vielmehr nimm dir ein Beispiel an den Frauen des Sahaba. Die Frauen, die ihre Häuser nicht unnötig verlassen haben. Die Frauen, die nicht allein auf den Märkten herumliefen oder sich fremden Männern präsentierten. Frauen mit Ehre und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Meine liebe Schwester im Islam, sei eine Perle, die wertvoll ist. Und nicht nur ein Stein, der von Hand zu Hand gereicht wird. Wallahi, die Fitna in der heutigen Zeit ist gewaltig. Also schütz dich und dein Umfeld vor unnötigem Übel und öffne nicht die Türen für Shaitan. Bedecke dich so, wie Allah tabaraka wa ta'ala es von dir verlangt. Trage nicht nur ein Stück Stoff auf deinem Kopf, während der Rest von deinem Körper entblößt wird, und nenne es Hijab. Bei Allah, der korrekte Hijab bedeckt den kompletten Körper, inklusive Gesicht und Hände. Und laufe nicht durch die Stadt mit Make-up und Parfüm. Denn der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, so eine Frau ist wie eine Unzuchttreibende. Also bleib zu Hause und lass dich nicht von der westlichen Welt blenden. Denn wahrlich, sie folgen dem Weg vom Shaitan. Und der Weg vom Shaitan hat ein übles Ende. Heirate einen Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der für die Religion lebt und für die Religion sterben würde. Ein Mann, der aussieht wie ein Löwe Allahs und nicht wie ein verweichlichter Käfer, sondern ein Mann, den du die Liebe zum Propheten alayhi salatu wassalam schon von weiter Entfernung ansiehst. Denn wahrlich, nur ein gottesfürchtiger Mann wird so für dich sorgen und deine Kinder erziehen, wie Allah tabaraka wa ta'ala es von ihm verlangt. Und fürchte nicht die Anfeindungen der Kuffar, sondern fürchte einzig allein Allah tabaraka wa ta'ala. Dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen prüft, die er liebt. Also sei dankbar dafür, dass Allah dich prüft durch die Anfeindungen der Kuffar aufgrund deiner Ibadah zu Allah. Denn dies ist eine Gnade, die Allah tabaraka wa ta'ala nicht jedem gewährt. Sei eine Fremde in einer Welt, wo jeder bekannt sein will und alles für Likes tun würde. Sei eine Fremde in einer Welt, wo sich Frauen ausziehen wie Tiere und jede Woche ihren Partner wechseln. Sei eine Fremde in einer Welt ohne Werte und Moral. Sei standhaft und übe dich in Geduld. Denn wahrlich, die Geduld ist eine Eigenschaft der Muslime. Und genauso ist die Schamhaftigkeit eine Eigenschaft der Muslime. Der Islam ist perfekt und die Gebote und Verbote sind klar. Wir brauchen keine Hijabis oder sogenannten Frauenrechtler. Denn wer ist gerechter und wissender in seinen Entscheidungen als Allah subhanahu wa ta'ala? Und für einen Muslim zählt nur das, was Allah tabaraka wa ta'ala uns befiehlt. Und was andere sagen, spielt für uns keine Rolle. Also meine liebe Schwester im Islam, fürchte Allah und halte fest an deiner Religion.